Manche leben ungesund und werden dadurch kugelrund. Doch ich hab Kekse nun mal gern und werde sie weiter verzehren. Kekse sind nicht böse, sie sind harmlos, keine süß. Wenn einer meine Kekse klaut, warte ich ihn durch den Spieß. Ich kann nicht auf sie verzichten, ich will Kekse jeden Tag. Und wenn es geht, auch nachts vernichten, Kekse machen stark. Will ich in den Knast, denn da gibt's ein Trockenbrot. Ich will lieber meine Kekse, ohne Kekse bin ich tot. Kekse, Kekse, ich verzweifle Kekse. Kekse, Kekse, ohne jede Form. Kekse, Kekse, knall mich und steinhart. Kekse, Kekse, bring sie mich in Fahrt. Das Krümelmonster ist mir eigentlich lust und sympathisch, weil es die Kekse gar nicht ist, nur krümelt und das mag ich nicht. Kekse krümeln ist nicht halb so cool wie Kekse essen. Es wäre nur fatal, das Kekse Zucker zu vergessen. Nimm dir also Eier, Nüsse, Mehl und etwas Zucker. Dazu dann Milch und Backpulver und Fett in Form von Butter. Das Ganze backst du dann bei 180 Celsius. Den Kuchen für die Weichen und die Kekse für die Harten. Kekse, Kekse, ich esse meine Kekse. Kekse, Kekse, lecker, lecker Kekse. Kekse, Kekse, gute, harte Kekse. Wenn man ganz oft das Wort Kekse sagt, dann klingt es komisch.